1. Jahwe sprach zu Mose und Aaron und gab ihnen folgend Anweisungen. 2. Erfasst die Gesamtzahl son Karhats ausdem Stamm Levi, Jordnet nach ihren Geschlechten und Familien. 3. Dies betrifft all Männer im Alter von 30 bis 50 Jahren, die für den Dienst und die Aufgaben im Offenbarung selbst qualifiziert sind. 4. Die Aufgabe der Son Karhats im Offenbarung selbst besteht im Umgang mit den hochheiligen Gegenständen. 5. Wenn das Lager aufbricht, sollen Aaron und sein Son eintreten, den verdeckenden Vorhang abnehmen und die Bundeslade damit umhüllen. 6. Danach sollen sie ein Deck aus Sekufel darüberlegen und dies wiederum mit einem vollständig blauen Purpurtuch bedecken, bever sie die Tradestangen anbringen. 7. Über den Schabrottisch sollen sie ein blaues Purpurtuch legen und darauf die Schüsseln, Schalen, Becher und Kannen für die Trankopfer soe das Stets darauf liegen Brot platzieren. 8. Anschließend sollen sie über all dies Gegenstand ein Karmasinrots touch breiten, smit eine Deck aus Sekufel bedecken und danach die Tradestangen einstecken. 9. Des Weiteren sollen sie den Luchter samt seinen Lampen, Lichtschieren, Fannen und allen Zuge horigen Olschfassen, die für seinen Betrieb notwendig sind, mit einem blauen Purpurtuch bedecken. 10. Danach sollen sie in Endel sein Gerät in ein Hall aus Sekufel legen und auf die Tradestand haben. 11. Den goldenen Alter sollen sie ebenfalls mit einem blauen Purpurtuch bedecken, in mit einer Deck aus Sekufel umhüllen und die Tradestangen anbringen. 12. Anschließend sollen sie für den Dienst im Heiligtum benötigten Gerät nehmen. Sie in ein blaues Purpurtuch wickeln, mit einer Deck aus Sekufel bedecken und auf die Tradestand legen. 13. Ferner sollen sie den Alter von der Osche reinigen und ein Touch von rotem Purpur darüber breiten. 14. Darauf sollen sie für den Altardienst verwendeten Gerät legen, y fannen, gabeln, schaufeln und becken, also samtliches Zubehör des Alters. Dies alsoll mit einer Hall aus Sekufel bedeckt und die Tradestangen sollen angebracht werden. 15. Sobald Aaron und sein Son die Einhallung der Heiligen Gegenstand und Gerät abgeschlossen haben und das Lager aufbricht, dürfen die Son Karhats kommen, die zu tragen. Es ist ihnen jedoch strengstens untersagt, die Heiligen Dienst direkt zu berühren, dasie sonst sterben werden. Dies ist der ihnen zugewiesene Transportdienst im Offenbarung selbst. 16. Elisa, dem Sohn des Priesters Aaron, obliegt die Verantwortung für das all des Lüchters, das Wohlriechend Raucherwerk, das tägliche Speisopfer und das Salbel. Zudem hatte die Aufsicht über die gesamte Stiftschaft und all deren befindlichen heiligen Gegenstand samt ihrem Zubehör. 17. Jahwe sprach ernüt zu Mose und Aaron und befahl ihnen. 18. Verhindert, dass der Stamm der Kahathiter inmitten der Leviten ausgelöscht wird. 19. Handel vielmehr so, dass sie im Leben bleiben und nicht sterben, wenn sie sich den hochheiligen Gegenstanden nahen, Aaron und sein Son sollen jeden einzelnen von ihnen persönlich einweisen, welche Aufgaben sie zu verrichten und welche Lasten sie zu tragen haben. 20. Sie dürfen keinesfalls hineingehen, Ordner einen flüchtigen Blick auf die Heiligen Dinge zu werfen, die dies ihren Tod zur Folge hat. 21. Jahwe sprach wei iter zu Mose. 22. Erfass nun auch die Gesamtzahl der Son Gershens, Jordnet nach ihren Familien und Geschlechten. 23. Du sollst all Männer im Alter von 30 bis 50 Jahren musten, die für den Dienst und die Aufgaben im Offenbarung selbst bestimmt sind. 24. Die sind die spezifischen Aufgaben der Gerskenite Geschlechter, sowohl hinsichtlich ihrer Verrichtungen als auch der zu tragenden Lasten. 25. Ihr Aufgabe ist es, die Zelt decken der Stiftschat, das Offenbarung Zelt selbst, sein Osir deck und die Darüberliegen deck aus Sekufel soe den Vorhang im Eingang des Offenbarung Zeltis zu transportieren. 26. Des Weiteren sind sie für die Vorhänge des Vorhofs, den Vorhang am Tor des Vorhofs, der die Stiftschat und den Alter umgibt, soe für all Zuchorigen Sale und Gerät während wörtlich. Sie sollen all damit verbunden in Arbeiten ausführen. 27. Au aufgeben der Gerskeniter, so wohl das Trajan als auch die Sonstigen verich dungeon, solen gemes den Anweisungen Arend und seiner Son erfolgen. Sollt ihnen debigen or vorschreiben, welch lasten SAI zu transportieren haben. 28. Dies ist der Dienst, den die Geschlechter der Gerskeniter am Offenbarung zelt zu leisen haben, wo bei er Dienst unter der Aufsicht Ithamars, des Sohns des Priesters Aaron, State. 29. Auch die Son Meroris sollst du musten, Jordnet nach ihren Geschlechten und Familien. 30. Du sollst Almaner im Alter von 30 bis 50 Jahren musten, die für den Dienst und die Aufgaben am Offenbarung zelt bestimmt sind. 31. Eier Transport aufgeben am Offenbarung zelt am Fassen die Bretter der Stiftschat, Eier Riegel, Sohlen und Sockel. 32. Des Weiteren sind SAI für die Sohlen des Vorhofs ringsam im Itieren Sockeln, Flocken und Seilen soe für Elzugehorigen Gerät während Wörtlich. Sollt ihnen debigen or vorschreiben, welch Gerät SAI zu Trajan haben. 33. Dies ist der Dienst, den die Geschlechter der Son Meroris im Offenbarung zelt zu leisen haben, wo bei al ihr aufgeben unter der Aufsicht Ithamars, des Sohns des Priesters Aaron, Stehen. 34. Mose, Aaron und die Fürsten der Gemind musterten die Kahathiter, Jordnet nach ihren Geschlechten und Familien. 35. Dies betraf Almaner im Alter von 30 bis 50 Jahren, die für den Dienst und die Verich Dungeon im Offenbarung zelt bestimmt wären. 36. Die Anzahl der gemusterten Männer aus den Geschlechten der Kahathiter betrug 2750. 37. Die sind die gemusterten Männer aus den Geschlechten der Kahathiter, die im Offenbarung zelt dienten und von Mose und Aaron gemes dem Befehl Jahwehs durch Mose gesalt werden. 38. Hinsichtlich der Son Gershens, die nach ihren Geschlechten und Familien gemustert werden. 39. Betraf dies Almaner im Alter von 30 bis 50 Jahren, die für den Dienst und die Verich Dungeon im Offenbarung zelt bestimmt wären. 40. Belief sich die Anzahl der gemusterten Männer aus ihren Geschlechten und Familien auf 2630. 41. Die sind die gemusterten Männer aus den Geschlechten der Son Gershens, die im Offenbarung zelt dienten und von Mose und Aaron gemes dem Befehl Jahwehs gesalt werden. 42. Bezüglich der Son Meroris, die nach ihren Geschlechten und Familien gemustert werden. 43. Umfasst dies Almaner im Alter von 30 bis 50 Jahren, die für den Dienst und die Verich Dungeon im Offenbarung zelt bestimmt wären. 44. Belief sich die Anzahl der gemusterten Männer aus ihren Geschlechten auf 3200. 45. Die sind die gemusterten Männer aus den Geschlechten der Son Meroris, die Mose und Aaron gemes dem Befehl Jahwehs durch Mose gesalt hatten. 46. Die Gesamtzahl aller gemusterten Leviten, die Mose, Aaron und die Fürsten Israels nach ihren Geschlechten und Familien zalten. 47. Umfasst Almaner im Alter von 30 bis 50 Jahren, die für die Dienstlichen Verich Dungeon und den Transportdienst im Offenbarung zelt qualifiziert wären. 48. Belief sich auf insgesamt 85-80 Personen. 49. Gemes dem Befehl Jahwehs werden sie unter Moses Aufsicht einzeln für ihr spezifischen Aufgaben und Transportdienst einstellt, genau wie Jahweh es Mose befohlen hat.